Detektor FM in eigener Sache. Liebe Menschen an den Radios zu Hause, hier spricht der Förderverein Freunde von Byte FM in Form von Rocco Schamoni. Ich möchte euch bitten, tretet in mich ein. Ich brauche euch. Ohne euch verhungere ich. Mitglied werden über die Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde. Byte FM. Es ist 23 Uhr. What I felt had happened was is that the band, the members of the band, the record company, the managers and the audience were all saying to me, we really like this song you wrote, write some more. And I thought, ah, you know, I'm an artist, I've got a commission. And that has sustained me all my life. Just that simple thing, write some more. It's just such a great thing to be told, if you're a writer. We want to hear something more from you. So that sustained me. Dass seine Bandmitglieder, die Plattenfirma, das Management und vor allem das Publikum ihm signalisiert hätten, wir mögen den Song, den du geschrieben hast, sehr und wir wollen mehr davon. Er habe als Künstler also einen Auftrag erhalten, das habe ihn bestätigt, sagte Pete Townsend. Er fühlt sich also angespornt, weiterzumachen und immer wieder neue Songs zu schreiben. Und das hat sich fortgesetzt bis heute. Ein neues Album mit seiner Hausband The Who ist geplant und ab August 2025 geht The Who auf eine Abschiedstournee durch die USA unter dem Tourtitel The Song Is Over. Die beiden letzten Überlebenden von The Who, Sänger Roger Daltrey und Mastermind Pete Townsend, haben die 80 überschritten. Roger Daltrey bereits im letzten Jahr und Pete Townsend am 19. Mai. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit einer Würdigung des einzigartigen Songschreibers Pete Townsend aus Anlass seines 80. Geburtstages. Er zählt zu den wichtigsten und kreativsten Songautoren der Rockmusik. Seine Songlyrik sind meist intellektuell anspruchsvoll. Sein Gitarrenspiel gilt als stilprägend und mit seinen Rockopern und Konzeptalben für seine Hausband The Who unterstrich er seine künstlerischen Ambitionen. Er schrieb Kurzgeschichten, einen Kunstroman und eine Autobiografie. Er brachte seine Songzyklen in Opernhäuser, verwandelte seine Konzeptalben in Musicals und Ballettaufführungen, veröffentlichte eine literarische Fortsetzungsgeschichte im Internet als virtuelles Buch mit 20 Kapiteln unter der Überschrift The Boy Who Heard Music und erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen. Aber er geriet auch in die Schlagzeilen wegen polizeilicher Untersuchungen im Zusammenhang mit angeblicher Kinderpornografie, was sich allerdings als haltlos erwies und dennoch seinen Ruf beschädigte. Pete Townsend war nie ein einfacher Charakter. Als Kind wurde er selbst missbraucht. Er war oft aggressiv, hatte lange mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen, machte Therapien und fand Halt in den spirituellen Lehren des indischen Gurus und Mystikers Meher Baba. In seinem kreativen musikalischen Ausdruck konnte er immer wieder seine Dämonen, Zweifel und Ängste, aber auch seine Sehnsucht nach Liebe und Erfüllung verarbeiten. Und deshalb gilt diese Kramdatenstunde den großartigen Songs von Pete Townsend, wobei es ausschließlich um Songs aus seinen Soloalben geht, die deutlich weniger bekannt sind als seine Songs, die er für The Who geschrieben hat. Aber die Townsend-Songs für The Who, die kennt man zur Genüge, jedenfalls bei weitem mehr als seine Solo-Songs und wurden auch hier im Kramladen schon oft besprochen und vorgestellt und tauchen in dieser Stunde nur in Instrumentalfassungen als Hintergrundmusik auf. Doch die Songs seiner beeindruckenden Solo-Alben sind relativ selten zu hören, mit wenigen Ausnahmen wie dieser. Thank you. Der Song Give Blood aus dem Album White City, a Novel von 1985, gehört zu den wenigen Solo-Songs von Pete Townshend, die in einem größeren Maße bekannt geworden sind. Unterstützt wurde er bei der Aufnahme von keinem geringeren als Pink Floyd-Gitarrist David Gilmour. Give Blood zählt zu den auffälligsten Songs des insgesamt sehr gelungenen fünften Soloalbums. Im Songtext von Give Blood wird das Bedürfnis und der Anspruch thematisiert, sich selbst und das eigene Ego zu überwinden und sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Das Album White City, a Novel ist ein Konzeptalbum, das Pete Townshends außergewöhnliche Fähigkeiten als Geschichtenerzähler erfahrbar macht und sein Engagement für gesellschaftliche Themen weiter vertieft. Das Album, das eine Art Roman in musikalischer Form darstellt, ist sowohl sozialkritisch als auch emotional tiefgehend angelegt. Es erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich mit seiner eigenen Entfremdung und den zerstörerischen Kräften der modernen Gesellschaft auseinandersetzt. White City ist ein vielschichtiges und eher düsteres Konzeptalbum, das die Gesellschaftskritik von Pete Townshend auf eine neue, intensivere Ebene hebt und musikalisch ein breites Spektrum von Stilen umfasst, von Synthesizer geprägten Arrangements bis zu klassischen Rockelementen. Die Inhalte des Albums kreisen um die Themen Urbanisierung, Entfremdung und die Zerstörung von einstigen Idealen. Der zweite populär gewordene Song des Albums ist der losstürmende Uptempo-Song Face to Face, der für Pete Townshend untypisch mit scharfen Bläsersätzen arbeitet und vom Sound des damals neuen Yamaha-Synthesizers DX9 geprägt wird. Das Intro klingt jatzig experimentell, getragen von einem Synthi-Bass und von schrägen Klaviereinwürfen verfremdet. Der Songtext arbeitet assoziativ mit Wortspielen. Da heißt es: Wir müssen dem Gesicht ins Auge schauen. Du hast sicher die warnenden Geschichten gehört von den Gefahren, die in den Sackgassen lauern, von weiseren Männern, die alles schon erlebt haben. Wir müssen den Richter richten. Wir müssen die Pläne schmieden. Wir müssen die Pflöcke einschlagen und das Gezeigte zeigen. Wir müssen die Takes nehmen und das Bekannte kennen. 1 Million Begierden können die Zeit verschlingen. Wir müssen die Narren täuschen. Wir müssen die Pläne planen. Wir müssen die Regeln beherrschen, wir müssen den Kampf kämpfen, wir müssen das Licht anzünden, wir müssen das Rennen laufen, face to face. Thank you. watch the clicks. Das US-Magazin Billboard beschrieb diesen Song Face to Face als eine kraftvolle Explosion in einem fiebrigen Tempo und bewertete das Album mit 4 von 5 Sternen. Das Album White City, a Novel von 1985, aus dem die Single Face to Face ausgekoppelt wurde, war in Deutschland das bestverkaufte Soloalbum von Pete Townshend. Die jüngste Solo-Veröffentlichung von ihm erschien im März 2023, rund 30 Jahre nach seinem letzten Soloalbum Psycho Derelict. Er veröffentlichte eine Benefiz-Single für die Krebshilfe des Teenage Cancer Trust mit dem Titel Can't Outrun the Truth. Den Song hatte seine zweite Frau, die Musikerin und Komponistin Rachel Foller, während der Pandemie geschrieben. Pete Townshend nahm den Song seiner Frau in seinem Heimstudio auf, spielte erstmals eine Lapsteel-Gitarre und sogar Geige. So nah am Stil der Country-Musik hat man den einstigen Hardrock- und Power-Pop-Gitarristen Pete Townshend zuvor noch nie gehört. Und auch seiner Gesangsstimme mit einer Spur Altherren-Vibrato hört man das Alter des damals 78-Jährigen an. Der Songtext reflektiert den Mangel an menschlicher Interaktion, der durch die Pandemie verursacht wurde. Im Text heißt es, der Lockdown macht mich fertig. Ich kann der Wahrheit nicht entkommen. Ich muss diesen Raum verlassen, muss diese Verdammnis abschütteln, muss aus all dieser Düsternis ausbrechen. Dieses Eingesperrtsein zieht mich runter. Been bringing me down. Been wild. been bringing me down. Höchst ungewöhnlich für ihn, Pete Townshend Goes Country. Ist das eine Art Alterswerk? Can't Outrun the Truth ist jedenfalls die bis dato aktuellste Solo-Veröffentlichung von Pete Townshend. Sein erstes Soloalbum Who Came First erschien 1972 und enthielt mit Pure and Easy einen seiner besten Solo-Songs, den er allerdings auch mit seiner Hausband The Who aufnahm und für deren Album Who's Next vorgesehen hatte, dann aber seine eigene Version vorzog und für sein Soloalbum Who Came First reservierte. Die Fassung von The Who erschien dann erst 1995 in der digital überarbeiteten Version des Albums Who Came First als Bonustitel. Wir hören gleich einen Ausschnitt aus der Fassung von The Who und danach das Original von Pete Townshend. In seinem außergewöhnlichen Songtext versucht Pete Townshend, die Essenz und letztlich das Geheimnis der Musik, des Klangs und des magischen Tons zu beschreiben. Es war einmal ein Ton, so rein und leicht, er klang so frei wie ein vorbeiziehender Atem. Der Ton ist ewig, ich höre ihn, er sieht mich. Für immer verschmelzen wir, für immer sterben wir. Ich lauschte und ich hörte Musik in einem Wort und hörte Worte, wenn du deine Gitarre spielst. Das Geräusch, das ich hörte, war 1 Million Menschen, die jubelten, und ein Kind flog auf einem Stern an mir vorbei. Wir alle kennen den Erfolg, wenn wir alle unseren eigenen Traum finden, und unsere Liebe ist genug, um jede Mauer niederzureißen. Und die Zukunft wurde gesehen, als die Menschen versuchten zu realisieren, dass die Musik das einfache Geheimnis der Note in uns allen ist. Heute ist der Tag, an dem der Klang die Berge zum Brodeln bringt. Es gibt nichts auf der Erde, das seine Herausforderung annehmen könnte, außer einer Note, außer einem Ton, rein und leicht. Hör zu! FM. There once was a note Der Song Pure and Easy entstammt dem Solo-Debütalbum Who Came First von 1972, das musikalisch eine Mischung aus Rock, Folk und religiöser Meditation darstellte. Das Album entstand zu einer Zeit, als Pete Townshend tief in spirituelle Erkundungen eingetaucht war. Seine Sinnsuche, die überschattet war von einer beginnenden Drogenabhängigkeit, brachte ihn in Kontakt mit den Lehren des indischen Gurus Meher Baba, die er Elemente des Buddhismus und der islamischen Mystik mit christlichen Glaubensvorstellungen verband. Mit seinem Freund Ronnie Lane, dem Bassisten der Small Faces, der ebenfalls ein Anhänger Meher Babas war, arbeitete Pete Townshend damals musikalisch eng zusammen. Ronnie Lane, der zu diesem Zeitpunkt an Multipler Sklerose erkrankt war, bat Pete Townshend ihm, an der Ausarbeitung einiger Songs zu helfen, die Ronnie Lane veröffentlichen wollte. Pete Townshend brachte eigene Ideen und auch eigene Songs mit ein. So entstand das Duo-Album Pete Townshend and Ronnie Lane Rough Mix, das 1977 erschien. Zu den ungewöhnlichsten Songs des Albums zählt die Pete Townshend-Komposition Street in the City, die klanglich von einem außergewöhnlichen Streicherarrangement geprägt wird. Der Text handelt von Beobachtungen während eines Spaziergangs in der Stadt. Die Menschen, die dem Erzähler zufällig begegnen, sind die Helden der Geschichte, die er erfindet. Auf einer Straße in der Stadt, an einem Arbeitstag. Da ist ein Mann auf dem Sims, er putzt die Fenster. Siehst du den Mann im blauen Anzug, der in die Bank geht? Er trägt eine Tasche voller wichtiger Papiere. Da ist der alte Mac, der versucht, mit seiner neuen Flöte zu spielen. Hast du von dem Vergewaltiger aus Cambridge gelesen? Siehst du die Frau mit dem Dutt in ihrem Haar? Weiß sie nicht, dass das nirgendwo mehr gemacht wird? Ich sehe die Welt vorbeiziehen, während ich an meiner Wand lehne. Ich sehe, wie die Fleet Street neue Helden aufsteigt und fallen lässt. Die Nachrichten sind in die Augen von uns allen geschrieben. Einer ist ein Sünder, der nächste ist ein Heiliger. Aber die meisten von uns haben Angst, zu spät zu kommen. Fall. see that man going in the bank with a blue suit. He's carrying a bag full of very important paper. There's old Mac trying to busk with his new flute. Did you read about the Cambridge raper? They seem to think I'm funny. It's just a game that they're playing till they can claim their personal man. Gonna lean back on my wall and pray for the knickers to fall. See that woman with a bun in her hair? Don't she know that ain't still done anywhere? See that man going in the wig and pen? He was charged with telling lies again. I see the world go by as I lean against my wall. I watch as Fleet Street makes new heroes rise and fall. The news is written in the eyes. One is a sinner, the next is a saint. Most of us worried about showing up late. Thank you. Was für eine Schande. Wer ist schuld an dem Schmerz? So lautet einer der zentralen Sätze im Song Street in the City. Einen solchen Song, ein solches fast experimentelles Streicherarrangement hätte er mit seiner Hausband The Who niemals aufnehmen können. Zusammen mit Ronnie Lane entstand Pete Townsends zweites Album ohne The Who, Rough Mix von 1977. Zu diesem Zeitpunkt hatte Pete Townsends Drogen- und Alkoholkonsum stark zugenommen. 1981 soll er fast an einer Überdosis gestorben sein. Seine Alkoholabhängigkeit thematisierte er in seinem dritten Soloalbum Empty Class von 1980. Trotz Drogennebel gelang ihm ein hervorragendes Album, das von Experten als sein bestes Soloalbum eingeschätzt wird. Die deutsche Ausgabe des Rolling Stone schreibt in ihrer aktuellen Ausgabe Mai 2025 über Empty Glass: Das Album klingt, Zitat, lebhafter und intelligenter als alles, was die Stammband seit Jahren damals hervorgebracht hatte. Mit 35 beleuchtete Townsend gnadenlos die sexuellen und kreativen Wirrnisse seiner Midlife-Crisis, aber als Gitarrist, Sänger und Songschreiber stand er am Höhepunkt seiner Kräfte. Zitat Ende. Das Album Empty Glass, vielleicht das herausragendste Soloalbum von Pete Townsend, war auch eine Reaktion auf seine persönliche Krise und die Trennung von seiner ersten Frau Karen. Das Album bietet eine Mischung aus introspektiven Balladen und treibenden Rocknummern und enthält wohl ein paar der besten Songs seiner Karriere. Zu seinem Song A Little Is Enough wurde er inspiriert durch ein Gespräch mit Adi, dem Sekretär seines Gurus Meher Baba, den er in London traf. Pete Townsend erzählte in einem Interview über diese Begegnung, Zitat, »Ich versuchte, seinen Rat einzuholen. Meine Frau liebt mich nicht mehr, sagte ich. Was soll ich tun?« »Sie liebt sie überhaupt nicht«, wackelte er mit dem Kopf, während er sprach. Ich antwortete, »Sie sagte, sie liebe mich noch ein wenig.« »Ah!« Adi klatschte in die Hände und lächelte, »ein bisschen, das ist gut so. Liebe ist universell, unbegrenzt, also ist sogar ein bisschen genug.« Danach schrieb ich den Song »A Little Is Enough«. Im Text heißt es, man sagt, dass die Liebe oft in einer Sekunde vergeht und man kann sie nie wieder einholen. Also hänge ich an dir, als ob die Ewigkeit winken würde. Aber es ist klar, dass der Kampf hart ist. Der gesunde Menschenverstand sagt mir, dass ich nicht weitermachen sollte. Aber ich will ein Stück von dem Diamanten in dir. Deine Liebe ist so unglaublich. Du gibst mir eine Überdosis an Liebe. Aber nur ein wenig ist genug. Thank you. Das Album Empty Glass mit diesem bemerkenswerten Song A Little Is Enough erschien 1980. Zwei Jahre später folgte das Soloalbum Nummer 4 mit dem seltsamen Titel All the Best Cowboys Have Chinese Eyes. Gemeint war damit, dass die US-amerikanischen Cowboy-Helden wie John Wayne und Clint Eastwood ihre Augen in den entscheidenden Momenten immer zu schlitzen zusammenkniffen. Das Album zeigte Pete Townsends wachsendes Interesse an komplexeren und eher intellektuellen Themen. Musikalisch ist All the Best Cowboys Have Chinese Eyes weniger rockig und tendierte mehr in Richtung New Wave und Synthie-Rock. Der hohe Anteil an elektronischen Elementen und die zunehmend introspektiven Texte setzten sich von den früheren, eher klassischen Rockklängen ab. Die Lyrik ist sowohl verschlüsselt als auch poetisch und verlangt vom Hörer eine intensive Auseinandersetzung. Dennoch fühlt sich die Musik oft nachdenklich und in sich gekehrt an, mit gelegentlichen Ausbrüchen an Energie und Melancholie. Zu den wichtigen Songs des Albums zählt der gleich folgende The Sea Refuses No River, in dessen Verlauf eine Mundharmonika wie aus einem Western zu hören ist. Neben sensiblen Harmoniewechseln sind auch dramatisch auftrumpfende Harmonieakzente zu hören, doch überwiegend ist das Arrangement in einem ruhigen Fluss. Im Songtext sind Pete Townsend einige eindrucksvolle Zeilen gelungen. Ich weiß noch, dass ich reicher war als ein König. Die Minuten des Tages waren golden. Ich erinnere mich, dass, wenn der Joint herumging, mein Körper sich ein wenig kälter anfühlte. Aber jetzt bin ich wie ein Abwasserkanal mit Kalk und Schlacke. Doch das Meer lehnt keinen Fluss ab. Und gerade jetzt sind die Ufer des Flusses gesprengt. Das Meer verweigert keinen Fluss, ob stinkend und ranzig oder rot aus dem Tank, ob rein wie eine Quelle. Das Meer verweigert keinen Fluss und dieser Fluss fließt heimwärts. Dies muss die Zeit sein, wenn wir entscheiden, was Freiheit ist. Verwandle Wasser in Wein, denn das Meer lehnt keinen Fluss ab. Wir sind jetzt verschmutzt, aber in unseren Herzen immer noch sauber. Wir versuchten nicht zu altern, doch die Zeit hatte ihre Wut. Wir sind über Steine gewaschen worden, von Babys zu Klonen des Bösen. Das Meer wird diesen schlammigen Fluss nicht ablehnen und den schwefelhaltigen Strom nicht verleugnen. Das Meer verweigert keinen Fluss und der Regen füllt die Rinnen. Dies ist unsere Chance, zu singen und zu tanzen und herumzualbern. Das Meer verweigert keinen Fluss, ob hungrig oder krank oder an einer Pille hängend. Das Meer verweigert keinen Fluss und der Fluss ist, wo ich bin. Aus Anlass des 80. Geburtstages von Pete Townsend war hier im Kramladen mit Volker Rebell eine Auswahl von weniger bekannten, aber nicht minder beeindruckenden Songs aus den Soloalben des begnadeten Songschreibers zu hören. The Sea Refuses No River. The minutes of the day were golden. I recall This must be the time when we decide what freedom is. Turn water into wine. For the sea refuses no river. We're polluted now, but in our hearts still clean. The sea refuses no river. We tried not to age, but time had its rage. We washed over stones from Sache. Hey, ich bin Lynn Steder und moderiere bei ByteFM unter anderem das ByteFM-Magazin. ByteFM ist